بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wir sandten ja Noah zu seinem Volk. Warne dein Volk, bevor schmerzhafte Strafe über sie kommt. Er sagte, O mein Volk, ich bin euch ja ein deutlicher Warner, euch zu mahnen. Dient Allah und fürchtet ihn und gehorcht mir. So wird er euch etwas von euren Sünden vergeben und euch auf eine festgesetzte Frist zurückstellen. Gewiss, Allahs Frist, wenn sie kommt, kann nicht zurückgestellt werden, wenn ihr nur wüsstet. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Er sagte, mein Herr, ich habe mein Volk bei Nacht und bei Tag aufgerufen, aber mein Rufen hat sie nur in ihrer Flucht bestärkt. Gewiss, jedes Mal, wenn ich sie aufrief, damit du ihnen vergibst, steckten sie ihre Finger in ihre Ohren, überdeckten sich mit ihren Gewändern, verharrten im Irrtum und verhielten sich sehr hochmütig. Hierauf richtete ich an sie den Ruf dann öffentlich. Hierauf sprach ich zu ihnen offen und ganz im Geheimen. Ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung. Er ist ja allvergebend. So wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch mit Besitz und Söhnen unterstützen und für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Was ist mit euch, dass ihr nicht glaubt, von Allah würdevoll behandelt zu werden, wo er euch doch in Entwicklungsabschnitten erschaffen hat? ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Seht ihr nicht, wie Allah sieben Himmel in Schichten übereinander erschaffen hat, den Mond darin zu einem Licht gemacht und die Sonne zu einem Leuchtkörper gemacht hat. Und Allah hat euch aus der Erde heranwachsen lassen. Hierauf wird er euch in sie zurückbringen und gewiss wieder aus ihr hervorbringen. Und Allah hat euch die Erde zu einer ausgebreiteten Unterlage gemacht, damit ihr auf ihr dahinziehen könnt, auf Wegen als breiten Durchgängen. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Noah sagte: Mein Herr, Sie haben sich mir widersetzt und sind jemandem gefolgt, dem sein Besitz und seine Kinder nur den Verlust mehren. Und sie haben ungeheure Ränke geschmiedet. Und sie haben gesagt, verlasst doch nicht eure Götter, verlasst doch nicht Wad, noch Suwa', noch Yaghuth, Ya'uq und Nasr. Sie haben ja viele in die Irre geführt, so lasse die Ungerechten nur noch tiefer in die Irre gehen. Wegen ihrer Verfehlungen wurden sie ertränkt und dann in ein Höllenfeuer hineingebracht. Und da fanden sie für sich außer Allah keine Helfer. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Und Noah sagte, Mein Herr, lasse auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen einzigen Bewohner. Denn gewiss, wenn du sie leben lässt, führen sie deine Diener in die Irre und zeugen nur Sittenlose und sehr beharrliche Ungläubige. Mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und demjenigen, der als Gläubiger mein Haus betritt. Und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen und stürze die Ungerechten nur noch tiefer ins Verderben.